İçişen. Guten Tag. Guten Mein Morgen. Name ist Yücel. Ich bin hier Assistent Ästhetik und für Sie zuständig. Ich würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Gerne, gerne. Ich würde gern einige persönliche Fragen stellen. Dann werden wir Ihre momentan zuständige Probleme kommen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Ganz, Martin Ganz. Herr Gans, wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 5. Mai 1982. Neunzehnhundertachtzig oder 82. 82, 82, okay. Wie viel wiegen Sie und wie groß sind Sie, Herr ich Gans? bin ungefähr 1,70 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Okay, Herr Gans, was führt Sie zu uns? Also ich habe seit 2 Tagen starke Brustschmerzen, was mich sehr besorgt. Und ein Bekannter von mir ist vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben. Und deswegen bin ich jetzt hier in der Ambulanz und möchte das gerne abgeklärt haben. Okay, wer ist an Herzinfarkt verstorben? Ein Bekannter von mir. Bekannte, okay. Der ist auch recht jung gestorben. Mit 45 Jahren ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Und Ja, ich habe tut jetzt mir. seit 2 Tagen starke Brustschmerzen und möchte das gerne abgeklärt haben, bitte. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ist das erste Mal aufgefallen bei Ihnen? Ja, das erste Mal seit 2 Tagen und das wird auch immer mehr. Sind die Schmerzen plötzlich angefangen? Ja, doch, plötzlich, ja. Haben sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verschlechtert? Also ich glaube, das wird mehr, ja. Ich habe das Gefühl, dass es mehr wird. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Von 1 bis 10, wobei 1 ist 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Also es kommt drauf an, ich würde schon sagen, manchmal ist es mehr, manchmal weniger, aber aktuell habe ich es so ungefähr so 6 bis 7, würde ich sagen, ja. Haben Sie Atemnot? Ich habe manchmal das Gefühl, als könnte ich schlecht atmen, aber eigentlich nicht wirklich, nein. Ich habe auch zu Okay. Hause meinen Blutdruck gemessen, der war auch okay. Ich weiß nicht, ob Sie nochmal den Blutdruck messen möchten, aber der Blutdruck und sowas war zu Hause okay. Ich habe ein Blutdruckmessgerät. Es war alles okay zu Hause, aber trotzdem bin ich sehr, sehr besorgt. Okay, ja, ich verstehe Sie sehr. Ich muss jetzt das Aufnahmegespräch unterbrechen. Und ich würde gern Ihre Vitalparametern überprüfen und ich werde Sie an Monitor anschließen. Das wäre super, ja, Und dann würde danach ich mich sicherer fühlen. werden wir unsere Aufnahmegespräch weiterführen. Ich würde gern ich würde gern auch ein EKG schreiben. Und ich werde Ihre Herzrhythmus und Herzsituation überprüfen. Danach werden wir unser Gespräch weiterführen. Das wäre super. Vielen Dank. Danke, dass Sie sich so Können kümmern. Sie Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder Ja, so? ich denke schon. Ich denke schon, ja. Ja, okay, ich würde gern auch Ihnen einige Schmerzmittel geben, aber zuerst muss ich fragen, ist Ihnen eine Allergie bekannt gegen Medikamente, Schmerzmittel? Nein. Okay. Nichts bekannt. Okay, meine Kollegin, eine Krankenschwester, wird Ihnen einige Schmerzmittel geben. Dankeschön, vielen Dank. Okay, Herr Aber Skans. ich brauche aktuell keine Schmerzmedikamente aktuell. Ich kann es aushalten so. Okay, ja, sehr schön. Sie haben gesagt, seit 2 Tagen sehr starke Brustschmerzen. Sie sei plötzlich angefangen. Und haben Sie noch andere Beschwerden? Sie haben gesagt, keine Luftnot, Atemnot. Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, als könnte ich schlecht atmen, aber wenn es sehr stark plötzlich kommt. Aber so habe ich keine Atembeschwerden eigentlich. Okay. Haben Sie Husten oder Auswurf? Nee, ich habe keinen Husten, keinen Auswurf, aber nein. Okay. Sind Schmerzen irgendwo in anderen Körperregionen, strahlende Schmerzen in anderen Körperregionen oder irgendwohin aus? Also, die sind hauptsächlich in der Brust, hier so, aber auch manchmal habe ich das Gefühl, dass das im Rücken wäre. Haben Sie auch Bauchschmerzen? Nee, nicht wirklich. Okay. Hängen die Schmerzen mit dem Essen zusammen? Nee, habe ich jetzt auch nicht bemerkt. Nee. Okay. Haben Sie einen Auslöser bemerkt, zum Beispiel eine Belastung oder ein Sport. Ich mache wenig Sport. Ich habe das nicht so bemerkt, aber nee, also so richtig auch nicht. Also das kommt und geht, dieser Schmerz. Es kommt und geht immer wieder. Es ist immer so nicht anhaltend. Okay, das ist wie wellenförmig oder schubförmig, oder? Ja, kann man so sagen. Also es kommt und dann ist es mal gut und dann geht's wieder. Also es ist nicht anhaltend. Okay. Wenn Sie laufen oder rennen, sind die Schmerzen auftreten? Wenn ich laufe, Ja. meinen Sie joggen oder? Ja, genau so. Ich jogge kaum, deswegen. Okay. Also habe ich jetzt nicht gemacht die letzten 2 Tage. Okay. Weiß ich Haben nicht. Sie irgendwo Geschwollung bemerkt, besonders in den Beinen? Eine Schwellung? Schwellung, ja. Nee, habe ich nicht gemerkt. Okay. Haben Sie Fieber? Nein. Ist Ihnen übel oder schwindelig? Nee, auch nicht. Okay. Haben Sie oder hatten Sie Herzrasen, Herzklopfen? Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Hinter dem Brustkopf oder rechte Seite, linken Seite, können Sie beschreiben? Ja, es ist genau so mittig, genau auf der Brust drauf, mit auch Rückenschmerzen. Es ist so brennend, brennt. So kann man das Okay. sagen vielleicht. Sind die Schmerzen nur brennend? Wie meinen Sie nur brennend? nicht drückend oder nicht stechend. Und doch, stechend auch. Die sind auch stechend, die Schmerzen. Stechend brennend, würde ich eher sagen. Okay. Wenn Sie legen, sind die Schmerzen verschlechtert wenn ich oder lindert? Wenn Sie legen. Liegen? Ja. Wenn ich liege, habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, habe ich auch nicht. Sind die Schmerzen sind nicht immer da. Die Schmerzen treten hin und wieder auf, Sie haben gesagt. Ist das richtig? Ja, richtig. Aber jetzt in den letzten 2 Tagen oft, also immer wieder. Ich habe die Schmerzen immer wieder. Okay. Haben Sie Angstgefühl? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin jetzt besorgt, weil mein Bekannter gestorben ist an einem Herzinfarkt und ich möchte nicht sterben, ich möchte weiterleben. Deswegen bin ich hier. Okay. Ja, ich verstehe. Es tut mir leid. Und ist Ihnen eine Vorerkrankung bekannt, wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder Cholesterin? Bei meinen Bekannten? Ja, bekannte Vorerkrankung. Bei mir oder bei meinen Bekannten? Nein, bei Ihnen. Ah, bei mir? Nein, ich habe keine Vorerkrankungen. Ich nehme auch keine Medikamente ein. Waren Sie immer gesund? Ja. Bis jetzt ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Wie gesagt, nein. Bei Bedarf auch? Ja, wenn ich mal eine Grippe habe oder wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich mal Ibuprofen ein. Ne? Und Sie haben... Ich habe jetzt auch oft eine Grippe gehabt und da habe ich ein bisschen mehr Ibuprofen eingenommen. Okay. Es ist ja Winter, es ist kalt. Ne? Ja, Sie haben recht. Und Sie haben gesagt, dass Sie keine Allergie bekannt ist. Nee, ist mir nicht bekannt. Ich habe keine Allergien, soweit ich weiß. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Ganz? Noch nie. Muss ich auch nicht. Also ich möchte nicht operiert werden. Okay. Sind Ihre Eltern gesund oder ist bei Ihnen einige Vorerkrankungen bekannt? Also meine Eltern haben beide Bluthochdruck. Ich nehme auch Medikamente dafür ein. Meine Mutter hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und sie hat, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, eine Rhythmusstörung am Herzen. Seine Mutter? Meine Mutter. Ja, Entschuldigung, Ihre Mutter, ja. Ich weiß aber nicht, welche. Kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Okay. Herr Ganz, was machen Sie beruflich? Ich bin Elektroingenieur. Sind Sie verheiratet? Ledig. Und Sie haben keine Kinder? Nein. Okay. haben sich Stress oder Belastung in der Arbeit oder im sozialen Leben? Ja, das Übliche, ne? Also wir haben immer viel zu tun, immer neue Projekte, an denen wir arbeiten. Jetzt aber nichts Neues, immer das Gleiche eigentlich, immer viel Stress. Okay. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Ganz, auch gegen Corona? Ja, ich bin dreimal geimpft und einmal habe ich Corona gehabt. Und ansonsten, beim letzten Check-up hat mir der Hausarzt gesagt, war alles in Ordnung. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein. Okay. Herr Ganz, rauchen Sie? Ja. Und wie viel Zigaretten rauchen Sie täglich? Eine Packung. Und seit wann rauchen Sie eine Packung Zigaretten? Boah, seit so ungefähr 20 Jahren, stimmt. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Am Wochenende, ja. Also, wenn das regelmäßig ist für Sie, am Wochenende trinke ich mit den Kumpels oft. Sind wir oft draußen, dann trinken wir ab und zu, ja. Was trinken Sie am Wochenende? Kommt drauf an, also Bier, Wein, manchmal auch was Härteres. Und nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist Routinefrage. Hatten Sie schon mal Kontakt mit Drogen? In meiner Jugend, also da habe ich ab und zu mal was geraucht, aber so jetzt aktuell nicht. In meiner Jugend, da war ich noch 17, 18 Jahre alt. Okay, Herr Ganz, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Meinen Sie denn, ich habe einen Herzinfarkt? Was glauben Sie? Kann das sein? Ja, das kann sein, aber zuerst muss ich einige Untersuchung durchführen. Danach ja. Werde ich Ihnen richtig etwas sagen. Wie Sie wissen, unsere Untersuchung besteht drei Teilen. Erste Aufnahmegespräch, dann eine körperliche Untersuchung und am Ende Laboruntersuchung. Wir müssen alles durchführen und dann werden wir zusammen wieder besprechen über Ihre Situationen. Aber das kann sein. Also das kann sein, dass Sie einen Herzinfarkt haben. Ja, das ist möglich, aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Sie sind im Krankenhaus und wir sind eine große Team und wir werden Sie Ihre Gesundheit wiedergeben. Na, okay, dann hoffe ich das mal. Ich bin jetzt jetzt habe ich aber Angst bekommen. Bin ich noch besorgter als eben. Sorgen, ich kann nicht deutlich gesagt, ob Sie Herzinfarkt haben. Aber Sie haben gesagt, ich könnte es haben. Ja, das ist eine Verdachtdiagnose. Verdachtdiagnose. Also es muss nicht unbedingt immer, Herzinfarkt sein. Sollte immer bestätigen. Aber wahrscheinlich haben Sie keine Herzkrankheit, weil ich muss zuerst EKG verschreiben und Blut abnehmen. Aber Sie haben eben gesagt, es kann sein. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich nicht sein. Ich bin jetzt ein bisschen... Sie haben recht. Deswegen... sollten wir jetzt diese Diagnose nicht sprechen. Das kann, aber das ist nicht deutlich ein Diagnose. Das ist ein Verdachtdiagnose. Deswegen muss ich erstmal... Also es kann auch was anderes sein. Das kann auch was anderes sein. Ja, das ist auch kann anderen sein. Zum Beispiel, Sie haben eine Angst und Sie haben mit Ihrem Bekannten etwas Schlechtes erlebt und Sie denken immer, habe krank, Herzinfarkt. Aber manchmal große Stress oder Belastung macht auch einige wie Herzinfarkt, Herzschmerzen oder Brustschmerzen. Also Sie meinen, das ist psychisch bei mir? Ja, diese sind alles Verdachtdiagnose. Ich kann nicht direkt, Sie haben Herzinfarkt oder Sie haben keine Herzinfarkt, das ist psychische Situation. Ich kann jetzt momentan nicht sagen, aber wir werden danach über Ihren Fall wieder deutlich sprechen. Sie müssen geduldig sein, brauchen Sie ein bisschen Geduld und ich muss zuerst Ihnen körperliche untersuchen. Danach werde ich Blut abnehmen und EKG verschreiben. Am Ende könnten wir wieder bitte sprechen. Okay, dann warte ich jetzt hier, oder? Ja, Sie können bitte hier warten und legen Sie bitte auf dem Liege und ich werde Sie körperlich untersuchen. Okay. Und danach Blut abnehmen. Und was machen Sie dann noch heute, wenn ich fragen darf? Lassen Sie mich wieder nach Hause oder muss ich hier bleiben im Krankenhaus? Ja, Sie sollten mindestens 24 Stunden hier bleiben, weil wir müssen Sie kontrollieren in einem Tag. Danach, wenn keine positive Befunde gibt, werden wir Sie wieder entlassen. Okay. Gut, wenn Sie das so sagen, okay. Ja. Also Sie wissen noch nicht ganz genau, was ich habe, ist richtig, ja? Sie müssen noch gucken. Ja, weil wir haben nicht alles fertig und wir müssen körperliche Untersuchung, danach operative Untersuchungsmethode durchführen. Am Ende kann ich etwas sagen. Okay. Okay, gut. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Sie sind im Krankenhaus. Wir können alles behandeln. Okay, ich werde dann hier wieder auf Sie warten. Dann. Okay, alles klar. Ja, Sie haben Kollegen andere Fragen? Wir müssen uns an das Protokoll halten. Wir können eine Diagnose haben, aber viele Fragen fällt. Hatten Sie einen Unfall? Ich habe keinen Unfall gehabt, nein. Husten Sie? Husten habe ich auch nicht. Haben Sie Halsschmerzen oder Armschmerzen? Ja, also ich habe in den letzten 2 Tagen auch ein bisschen Halsschmerzen. Wenn dieses Brennen kommt, dann habe ich auch ein bisschen Halsschmerzen, ja. Haben Sie ist der Arm Taubheitsgefühl, Kraftlosigkeit? Nein. Hat sich Ihre Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Nein, ist gleich geblieben. Ich wiege immer schon 85 Kilo. Hat sich Ihr Appetit verändert? Oder normal? Nein. Also nicht wirklich, nein. Haben Sie Sodbrennen, Säuresaufstoßen? Ja, ich denke schon, ja. Haben Sie Magengrippe, Schmerzen? Nach dem Essen habe ich keine Schmerzen. Aber wenn Sie das so jetzt fragen, habe ich so ein bisschen Sodbrennen tatsächlich, ja. Wurden bei Ihnen im Krankenwagen ein EKG geschrieben? Schreiben? Ich bin selber gekommen, nicht mit dem Krankenwagen. Gibt es, dass die Schmerzen etwas lindert oder verstärkt? Also ich habe tatsächlich die Schmerzen morgens, am meisten morgens, und im Laufe des Tages werden die weniger, aber die sind immer noch da. Haben Sie geschwollene Beine? Nein, hat der Kollege schon gefragt. Wenn Sie starke Brustschmerzen haben, geschieht noch etwas zur selben Zeit, zum Beispiel Schweiß, kalten Schweiß? Nein. Nein. Das war's. Aber ich habe gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel Wasser trinke, dann wird das ein bisschen besser. Wann hatten Sie die Grippe? Ich habe meine Kollegen fragen. Ja, das war, ist schon ein bisschen her, also so 2 Monate. Sind die Schmerzen lageabhängig? Sind die Schmerzen abhängig davon, ob Sie stehen, sitzen oder liegen? Im Stehen ist es besser. Wenn Sie da vorne beugen, verstärken sich die Schmerzen? Kann sein, ja. Ich bin mir, das habe ich noch nicht getestet. Sie haben nicht Medikamente eingenommen, ja? Nein, gar nicht. Ich habe nichts zu Hause gehabt. Okay, danke schön. Aber Sie haben in der letzten Zeit Ibuprofen angenommen, habe ich so gehört, wegen der Grippe. Genau. Ja, ich hatte ja die Grippe gehabt. Der Kollege hatte gefragt, ob ich Medikamente nehme. Als ich die Grippe gehabt habe, habe ich Ibuprofen aufgenommen, weil ich Gliederschmerzen hatte. Das stimmt. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen eher länger. Haben Sie Probleme beim Treppensteigen? Nein. Haben Sie Probleme beim Schlucken während etwas essen? Nee, nicht wirklich eigentlich. Also nicht wirklich. Ja, zum Beispiel besonders Rückenseite während Schlucken etwas. Nein. Nein. Okay. Gibt es eine Ausstrahlung zum Ihre Zähne? Nein. Zähne? Ja, Zähne und Schulter. Nein. Okay. Nee, nur Rücken, habe ich ja gesagt, so ein bisschen Rücken. Können wir als Arztgeschichte anfangen, Mehmet? Ja, gerne. Bitte schön. Hallo, guten Morgen, Herr Oberarzt. Ja, guten Morgen, Ijel. Wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Gerne, bitteschön, Herr Ijel. Fangen Sie an. Ja, das ist Herr Ganz, Herr Martin Ganz. Er ist 40 Jahre alt und 5. Mai 1982 geboren. Er ist 1,70 Meter groß und 85 Kilo schwer. Er stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen starken Brustschmerzen, die im Rücken ausstrahlen vor. Er berichtete, dass diese Schmerzen erste Mal aufgetreten seien. Die Schmerzen haben plötzlich angefangen und sie seien die Schmerzintensität liege bei 6 bis 7 auf einer Schmerzskala. Darüber hinaus berichtete er, dass die Schmerzen brennend, stechend und wellenförmig. Wellenförmig, ja. Die Nachfrage der Palpitation, Tachykardie, Fieber wurden verneint. Und außerdem gab er an, wenn er Wasser trinke oder stehen bleiben, seien die Schmerzen besser geworden. Mhm. Er habe keine Vorerkrankungen und er nehme nur bei Bedarf gegen Grippe Ibuprofen einnehmen und bei ihm keine Allergie bekannt und er sei noch nie operiert worden. Seine Eltern sind am Leben und sein Vater leidet an arterieller Hypertonie und seine Mutter leidet an auch arterieller Hypertonie, Hypothyreotism und Arrhythmie. Er ist Elektroingenieur vom Beruf und ledig. Er sei vollständig geimpft. Er ist Raucher und seit 20 Jahren rauche er eine Packung Zigarette. Das entspricht 20 Packiers. Er trinkt am Wochenende nur ein Wochenende Bier oder Wein. Er trinke nur am Wochenende Bier und Wein. Und er hatte einmal, als er jung war, Drogen probiert, aber er nehme momentan keine Drogen. Und die anamnestischen Angaben deuten am Ehesten auf eine Muskelschmerzen, Myalgie wahrscheinlich, Gastritis oder hin. Hat er eine Übelkeit erbrechen? Nein. Er hatte keine Übelkeit oder Schwindel, auch Nachschweiß auch keine. Durchfall hat er auch nicht gehabt? Durchfall habe ich nicht gefragt, Entschuldigung, aber ich werde... Wahrscheinlich hat er das nicht. Okay. Ja, wahrscheinlich. Und die Beschwerden, haben Sie gesagt, wenn er Wasser trinkt, werden besser. Ja. Das passt eher so nicht mit muskuloskeletaler, ja, richtig, Symptomatik, ja, überein. Ne? Das ist normalerweise, wenn Muskelschmerzen mit Wasser nicht, ja, besser, ja, in der Regel. Ja, das zeigt ein Gastrikprobleme wahrscheinlich erleidet. Hat er denn nach dem Essen Schmerzen? Nein. Die Schmerzen hängen nicht mit Essen zusammen. Okay, also Gastritis oder ist auch unwahrscheinlich, eher auch Gallenblasenentzündung ist unwahrscheinlich. Ne? Und Sie haben gesagt, dass er so brennende Schmerzen hat, ne? Ist richtig? Ja, richtig. Brennende Schmerzen, okay. Und die kommen und gehen ab und zu, richtig? Ja, richtig, das ist wellenförmig. Wellenförmig, okay. Also es klingt eher so nicht nach Herzinfarkt, würde ich sagen, auch nicht nach KHK, ne? Auch wenn er jetzt Raucher ist, es sei ja nicht belastungsabhängig und Sie haben bestimmt ein EKG geschrieben, das EKG war sicherlich auch unauffällig gewesen. Ja. Da bleiben jetzt nicht viele Differentialdiagnosen übrig. Also was hat er am wahrscheinlichsten, dieser Patient? Was hat er am wahrscheinlichsten? Was glauben Sie? Ja, ich glaube, dass... Also wenn Sie einen Herzinfarkt ausgeschlossen haben... Ja, ich muss das ausgeschlossen. Aber Sie haben, ein, Sie haben ein EKG geschrieben, ne? Ist richtig? Ja. Das war unauffällig gewesen, ne? Ja, das, okay. Das war unauffällig und okay. Herzenzyme sind auch unauffällig. Okay, dann hat er erstmal keinen akuten Herzinfarkt, richtig? Ja, ja. Er hat keine akute Herzinfarkt, Troponinte und auch Myoglobin sind normal. Wahrscheinlich leidet er unter psychischer Situation. Das wahrscheinlich eine psychosomatische Krankheit, weil seiner Bekannte leidet an Herzkrankheit. Deswegen denkt er. Er ist gestorben, oder? Ja, ja. Woran er sei er verstorben? Ja, also die müssen nochmal genau überlegen, ob das wirklich auch psychosomatisch sein kann. Psychosomatisch ist immer eine Ausschlussdiagnose, das heißt, kommt immer am Ende. Sie müssen natürlich jetzt, Sie müssen jetzt natürlich erstmal die Diagnostik machen, ne? Ja, das heißt, wenn er tatsächlich Beschwerden hat und deswegen kommt er in die Ambulanz, ne, weil er auch natürlich Angst hat und besorgt ist, dass er eventuell einen Herzinfarkt haben könnte. Aber ich denke, wir sollten den Patienten hier im Krankenhaus belassen, ne, und dann nochmal einen Ultraschall vom Herzen machen, ob er vielleicht doch eine KHK haben könnte, vielleicht auch ein Belastungs-EKG machen können. Aber was wichtiger ist, glaube ich, dass wir nach einem Ultraschall vielleicht auch mal eine Magenspiegelung machen sollten, ne? Um mal vielleicht auch in die Speiseröhre zu gucken, in den Magen reinzuschauen. Denn was könnte er noch haben als Differentialdiagnose? Was ist hier die wahrscheinlichste Diagnose? Ja, Ösophagitis kann ja, sein. Ja, ganz genau. Genau, es kann sein, dass er tatsächlich trinkt auch Alkohol, ne? Haben Sie gefragt, ob er viel Kaffee trinkt? Nein, ich habe nicht gefragt. Es ist ja oft so, dass sie vielleicht auch einen Barrett-Ösophagus haben, ne? Am Übergang in die Magenschleimhaut. Wir sollten hier definitiv gucken, dass ob er eine entzündliche Erkrankung im Ösophagus hat oder im Magenbereich hat. Ne? Das müssen wir gucken. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine psychosomatische Erkrankung hat. Das passt hier überhaupt nicht eigentlich. Ja. Gut, sagen wir mal, er hat eine Refluxerkrankung, er hat eine gastroösophageale Refluxerkrankung, also eine GERD oder ERD, das wissen wir nicht. Sie müssen eine Magenspiegelung machen, ne? Eine Ösophagoduodenoskopie machen. Und wie würden Sie den Patienten denn behandeln? Was würden Sie ihm geben, damit er... Ja, ich würde gern ihm Proton-Pompa-Hemmer verschreiben. Was würden Sie zum Beispiel verschreiben und wie oft? Omeprazol, Pantoprazol 20 Milligramm täglich am Abend. Erste eine Woche würde ich 40 Milligramm geben, danach 20 Milligramm reduziert. Okay, ja, das hört sich ganz gut an. Was muss unbedingt bei einer Magenspiegelung oder Ösophagoduodenoskopie unbedingt mit abgenommen werden? Was muss gemacht werden? Nicht nur schauen, sondern man muss auch... Ja, wir müssen ein Probe entfernen, das ein Biopsie entnehmen, ein Biopsie machen und damit werden wir Helicobacter pylori auszuschließen. Ja, richtig. Es kommt immer auf den Befund an, ne? Aber da müsste natürlich auch die Beschreibung von dem Patienten passt eher nicht zu einer Gastritis, sondern eher zu einer Ösophagitis. Ne? Und da müssten Proben auch vom Ösophagus Stufenbiopsien entnommen werden. Ja? Muss geguckt werden, was für eine Ösophagitis sein könnte. Ja? Es kommt natürlich auf makroskopisch an, also was man sieht, aber auch auf histologisch. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man guckt, was er könnte auch eine Sorösophagitis haben. Ne? Geht auch. also eine Pilzbesiedlung zum Beispiel. Er könnte auch eine eosinophile Ösophagitis haben. Mhm. Ist auch in der letzten Zeit sehr oft. Ne? Er könnte einen Barrett-Ösophagus haben. Er könnte auch ein Ösophagus-Karzinom haben. Richtig? Geht auch alles. Ne? Also könnte sein, hoffen wir natürlich nicht. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man, wenn jemand kommt mit Thoraxschmerzen oder mit Brustschmerzen, natürlich als erstes an einen Herzinfarkt denkt. Aber als Zweitdiagnose muss man natürlich auch an Ösophagitis denken, eventuell sogar Aortenaneurysma. Ne? Daran muss man denken. Er kann auch eine Interkostalneuralgie haben. Er könnte auch zum Beispiel einfach ein Herpes Zoster haben, ja, eine Hauterscheinung. Geht auch. Man muss ihn körperlich genau untersuchen. Es gibt viele Differentialdiagnosen. Nicht alles, was mit Thoraxschmerzen kommt und was auch mit Rauchen zusammenhängt. Also er hat ja eine Risiko, ein kardiovaskuläres Risikoprofil. Nicht alles ist ein Herzinfarkt. Es könnte natürlich auch eine Ösophagitis sein. Ne? Was empfehlen Sie dem Patienten denn? Außer, dass er Protonenpumpeninhibitor nehmen sollte. Was empfehlen Sie ihm noch? Worauf sollte er aufpassen? Oder was sollte er machen? Magen-Antisaure. Antazida. Antiazide, ja. Antiazide. Ja, zum Beispiel Talcit, ne? Sowas oder Gaviscon kann er machen. Gaviscon, aber was empfehlen Sie solchen Patienten, die eine Refluxerkrankung oder eine Ösophagitis haben? Sagen wir mal, er hat jetzt nur eine gastroösophagealen Reflux ohne Ösophagitis. Was empfehlen Sie dem Patienten? Was sollte er machen? Ich würde gern empfehlen, dass der Patient rauchen gehören sollte. Mit dem Rauchen aufhören sollte? Mit dem Rauchen aufgehören. Aufhören sollte, er sollte auch Alkohol reduzieren. Ne? Vielleicht isst der Patient abends sehr viel. Ja? Das kann sein, dass er vor dem Schlafengehen Essen isst oder so, oder viel Fastfood isst oder so. Ne? Das muss er reduzieren. Er sollte auch gucken, dass er nicht so viel Ibuprofen nimmt. Er sollte gucken, dass er an Gewicht verliert. Ne? Er sollte gucken, dass er vielleicht mit Oberkörperhochlagerung schläft. Ne? Er sollte fettarm, kohlenhydratarm essen, mehr eiweißreich essen. Ne? Das sollte er machen natürlich. Ja. Gut, das ist, glaube ich, alles, was wir jetzt so besprechen sollten. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Haben Sie irgendwas, was Sie ergänzen möchten, was ich vergessen haben könnte? Wichtig ist hier, dass man nicht bei jedem, ich habe es eben schon erwähnt, dass man auch an Differentialdiagnosen denkt und genau nachfragt bei Brustschmerzen mit brennendem Charakter. Ne? Wenn er brennend sagt, immer gucken, ob er auch, was er isst, wann er isst und wie er schläft, ob er dick ist, ob er dünn ist. Ne? Das ist immer ganz wichtig, dass Sie da immer auch an die Differentialdiagnosen denken. Vielen Dank.